Familienunternehmen sind auch deshalb so erfolgreich, weil in ihnen Wissen von Generation zu Generation weitergegeben wird. Kaum zu überschätzen ist dabei in der traditionellen Familie die Rolle und Bedeutung der Frau bei der Weitergabe der Bildung an die nächste Generation. Es sind meist nicht die Männer, die die nächste Generation mit Geld erfolgreich machen, sondern es sind die Frauen, die dies mit der Führung zur Bildung schaffen. Dass diese Feststellung ein traditionelles Frauenbild in der Familie unterstellt, bei dem die Frau die Kinder bei den Hausaufgaben der Schule anleitet, also von unseren linken Mainstream-Medien als sexistisch angesehen werden dürfte, ist mir dabei herzlich egal. Die Familie macht auch das Eigentum relevanter und seinen Gebrauch langfristiger, damit nachhaltiger und für die Gesellschaft als Ganzes nützlicher. Das Vererben von Immobilien und Produktivkapital ist neben der Bildung ein weiterer intergenerationeller Aspekt, der hier zum Tragen kommt. Wer vererben will, konsumiert weniger, bildet mehr Kapital, hält Verschwendung und damit übrigens auch Umweltzerstörung klein, denkt langfristig statt kurzatmig und stellt seine egoistischen Bedürfnisse hinter die langfristigen Notwendigkeiten für das Wohl der ihm anvertrauten Menschen zurück. Menschen mit Familie vermeiden unnötige Risiken. Deshalb sind sie für Banken, jedenfalls in einer marktwirtschaftlichen Ordnung, ein besseres Kreditrisiko als Singles und hedonistische Dings. Es ist auch die Bedeutung der Familie, die den Wert des ungeborenen Lebens unterstreicht. Die Entwertung, die Vogelfreiheit des ungeborenen Menschen in unserer Gesellschaft ist das Haupteinfallstor für die Zerstörung der Familie als tragender Säule der freien Ordnung. Sie stellt das Individuum in einen künstlichen, gewollten und von den teuflischen Mächten konstruierten Konflikt zwischen dem Individuum und seinen eigenen Kindern. Das ist keine Erfüllung individueller Rechte und Freiheiten, sondern ihre Perversion. Dies führt uns auf direktem Wege zur Wechselwirkung zwischen Familie und Religion. Sie hat zwei Richtungen. Die Familie ist einerseits das von der Religion gewollte und gestützte Lebensmodell der Menschen in einer freien Gesellschaft. Sie ist aber auch Träger der Religion als Institution durch die Weitergabe religiöser Überzeugungen von den Eltern an die Kinder. Es gab früher einen synchronisierten Zyklus von kirchlichen Sakramenten, die das Leben der Familien begleiteten, definierten und prägten. Das reichte von Kommunion, Konfirmation und Firmung zur Hochzeit und Taufe der Kinder. Daher ist der parallele Abstieg der Familie und der institutionalisierten Religion in unserem Land kein Zufall, sondern zwingende wechselseitige Konsequenz. Eine Verfassung, die sich als Umsetzung einer freien Ordnung versteht, muss diese Interdependenz in ihrer Tragweite erfassen. Auch Kultur und Familie stehen in unmittelbarer Resonanz und Wechselwirkung. Kultur wächst auf dem Boden musischer Bildung und Begabungsförderung. Dies kann niemals der gleichmacherische, gleichschaltende Staat sein, sondern es ist immer die Familie. Wir sehen, es bestehen vielfältige Wechselwirkungen zwischen diesen Tragbalken der freien Ordnung. Daher muss die Präambel der Verfassung sie in ihrer Bedeutung und gegenseitigen Abhängigkeit würdigen.